Im Kontext von Wahlen werden Sie oft Passivsätze hören. Zum Beispiel: Der Bundestag wird alle 4 Jahre gewählt. Das Passiv wird benutzt, wenn die Aktion oder Handlung wichtig ist und nicht so sehr eine Person. Wie bilden Sie das Passiv? Dazu verwenden Sie eine konjugierte Form von werden und das Partizip 2 des Verbs. Zum Beispiel: Die Abgeordneten werden von den Bürgern gewählt. Dabei gilt: Das Akkusativobjekt des Aktivsatzes wird im Passivsatz zum Subjekt. Ein Beispiel für einen Aktivsatz: Die Bürger wählen die Abgeordneten. Der Passivsatz heißt dann: Die Abgeordneten werden von den Bürgern gewählt.